So, jetzt sind wir hier beim Check-in und ich versuche das mal. Das Handy geht jetzt gleich durch die Radarkontrolle. Oh. I very much trash on me. I don't know, PC. Hallo, Apure noch drin? Na, das war doch nächste, du meinst. Jetzt haben wir es geschafft, wir sind im Flughafen. Alles in Ordnung. Wir hatten keine Waffen, Nagelscheren, Golfschläger etc. dabei und dürfen weiter. Hier ist noch was von mir. Okay. Tschüss. Ahoi, Apure.